Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und begrüße euch herzlich zur 9. Vorstandssitzung des 17. Landesvorstands heute am 24.07. Wir beginnen um 20.33 Uhr. Mein Name ist Vaku, ich werde durch die Sitzung leiten. Protokoll steht hier, Isan, Grumpy, das ist schlecht, die sind beide nicht da. Da müssen wir heute alle ein bisschen dran. Okay. So, anwesend ist der Balli, der Christoph, Janine und die Vaku. Damit sind wir beschlussfähig und hätten als erstes das Protokoll vom letzten Mal anzunehmen. Link ist im Chat. Protokoll vom 10. Juli. Gibt es da Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen und machen weiter mit den Berichten. Stehe ich dann immer irgendwie oben. Ich habe den Beschluss, den wir vor 14 Tagen gefasst haben, bezüglich der inaktiven Webseiten, kommentiert an die AG Technik weitergegeben. Dann den Verteiler für die Wahlprüfscheide oder ähnliche Infos, die wir an alle Gruppierungen schicken müssen, die zur Kommunalwahl antreten, recherchiert, vervollständigt, habe da auch ein Ticket angelegt, dann können wir da immer Copy-Paste machen, wenn wir was weiterschicken müssen. Und ich habe die Wahlprüfsteine von nicht genesen mit diesem Verteiler verteilt. Das waren alles so die Sachen, die wir letztes Mal besprochen hatten. Dann hatten wir am 16. Juli eine kurze, sehr kurze AGÖA-Sitzung. Mit der Isan zusammen habe ich mich nochmal an den Themenflyer gesetzt. Das Pad ist jetzt soweit aktualisiert und fertig. Ich würde das dann an die Kreativen weitergeben, um den Flyer neu aufzulegen. Am 19.07. war ich auf dem Bundesparteitag online, allerdings auch nicht die ganze Zeit. Dann habe ich mich nochmal hingesetzt und auf dieser Wiki-Seite Aufstellungen noch ein bisschen aktualisiert, wer da jetzt antritt und wie und zugelassen, ja, nein. Kommen wir, glaube ich, später nochmal kurz zu. Dann habe ich diese ganze Korrespondenz, vom Organstreitverfahren gesichtet und die wesentlichen Sachen in der Cloud archiviert und die Tickets dann soweit geschlossen. Bis auf das eine, wir warten ja da noch auf eine Ausgabenrückerstattung. Aber da hatte ja unser Professor Dr. Pirot schon gesagt, das kann durchaus 4 Monate oder länger dauern. Ansonsten waren das nur so Kleinigkeiten, Spam, Kalender pflegen und so weiter. Das war's von mir. Isan ist noch nicht da. Dann ist der Balli der Nächste. Ja, auch einen schönen Abend. Also, ich habe diverse Rechnungen, logischerweise, was mein Amt ist, gespeichert, teilweise in der Cloud, teilweise noch bei mir. Und erledigt, was zu erledigen war. Diverse Überweisungen getätigt. Jetzt für den Rewe 24 Auszüge und Saldenbestätigungen nochmal angefordert, weil da noch was fehlte. Ich habe für die LGS einen neuen Vodafone-Vertrag, also Telefonvertrag und Internetvertrag gemacht. Der spart uns über 70 Euro im Monat. Buchhaltung, Kasse und vom Landesverband an die Bundesbuchhaltung übermittelt, ebenso Kreisverband Bielefeld 2425. Ich habe das Postfach Duisburg beantragt, bezahlt und mittlerweile sind ja auch die Änderungen im Wiki bereits erfolgt und ein Schlüssel müsste ausgehändigt sein oder man holt es ab. Ich weiß nicht, wie das da funktioniert. Ich habe die Domains vom VKV Krefeld gekündigt bei NetHosting 24, weil das lief, war zu teuer, weil es dort gehostet worden ist und an die Technik übergeben mit den zugehörigen Outcodes oder Codes. Die Kündigung habe ich ebenso vollführt für die Domain piraten-bielefeld.de bei Domain Factory. Auch da sind die Auscodes übermittelt und heute kam auch die allerletzte Rechnung von Domain Factory. Ich habe die Spendenbescheinigung soweit angepasst, dass ich hoffe, innerhalb der nächsten Woche endlich die Daten zu haben, damit ich noch zumindest sehr zeitnah die ganzen Spendenbescheinigungen, 20 bis 30 werden es sein, versenden kann. Mitgliederanfrage weitergeleitet. Dann habe ich Fragen an die AG Technik nochmal gestellt, weil mir im RT ein paar Ordner fehlten und ich im Zuge von Korrespondenz mit Vodafone die Vermutung habe, da läge was im Spam-Ordner, weil ich diverse Angebote nicht bekommen habe. Und habe nochmal nachgefragt, weil wir da Geld zahlen an Uberspace, sind zwar nur 5 Euro im Monat, ist aber auch Geld. Und da habe ich gefunden, dass das wohl alte Fraktionsseiten seien. Dann war ich auch auf dem Online-WPT und habe auch ein wenig Spams gelöscht, vornehmlich Lippe. Dann habe ich noch einen Hinweis, der sollte eigentlich schon rundgegangen sein an die entsprechenden Kreise. Das geht hier um die Untergliederung KV Mettmann und Dortmund. Also für euer Bankkonto brauchen wir eine Bankseitenbestätigung zum 31.24. Das ist in diesem Fall notwendig, weil diese beiden Kreise sind ausgelost von unserem Wirtschaftsprüfer, wo etwas genauer hingesehen wird, um den REBE 24 zu beenden. Nein, die 10 Euro erstatten wir nicht, wie das ungefähr kostet. Dankeschön. Danke dir. Wenn es Fragen gibt, unseren Tätigkeitsbericht, machen wir das am Ende, wenn wir alle durch sind. Grumpy Sword entschuldigt, dann ist die Janine dran. Ja, hallo nochmal. Ich habe Request-Tracker-Pflege gemacht, also Mails schubben, Spams löschen etc. War auf dem Online-Bundesparteitag mit Unterbrechung, weil ich dann am Infostand Hilden war und bin dann wieder zum Online-Bundesparteitag. Am Montag den Termin zur Bispressa habe ich geschafft, aber leider am Dienstag die politische Runde nicht, aus privaten Gründen. Das war's erstmal. Danke dir und Christoph. Genau, ich habe auch die übliche Request-Tracker-Pflege gemacht, also Spams gelöscht, etc. Und auch den Online-Bundesparteitag besucht. Okay, danke dir. Gibt es Fragen? Grumpy, ich habe noch eine Quatsch, Bali. Ich habe nur eine Frage an dich. Wir haben noch ein Ticket, das nennt sich Vodafone Aktivierungscode, weil du das gerade angesprochen hast. Brauchen wir das Ticket noch? Und wenn ja, wohin damit? Habe ich das nicht schon gelöscht? Nee, das ist 539788. Das ist von Grumpy, was wahrscheinlich irgendwas, was in der LDS angekommen ist. Ja, ich gucke mir das, nein, ich weiß, was es ist. Also es ist die Aktivierung, und das habe ich irgendwo hingeschrieben, von einer alten SIM-Karte, die wir schon seit 5 Jahren haben und die uns nichts kostet. Das ist einfach nur ein Vertrag, den wir mit denen haben. Das habe ich aber auch angelegt, Passwort geändert und in der Cloud gespeichert, in unserem Schatzmeisterordner. Oder ja. Dann kann das Ticket eigentlich weg, ne? Das Ticket kann weg. Machst du das weg? Ja. Dankeschön. Okay, gibt es sonst noch Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Dann machen wir weiter. Berechtigte Statistik. Mitglieder stand heute 1175, davon stimmberechtigt 415. Barkassenbestand auch stand heute 338,64 €. Stadtsparkasse Girokonto 28.328,92 € und auf dem Renditekonto unverändert 200.000 € angelegt. Die VKV-Kontostände findet ihr immer auf unserem Vorstandsportal vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. So, LGS, letzte Postfachleerung, da hatte Grumpy uns gerade geschrieben, dass er es heute nicht geschafft hat, sondern morgen hinfährt. Vielleicht können wir das im Pad auch noch kurz festhalten. Gibt es ansonsten Fragen zu unserem Geld, zu unseren Konten? Dann geht's weiter mit den Terminen. Am 25. Juli haben wir eine Einladung bekommen zur die Grundlagen der Pressearbeit vom 42er e.V. Janine, du hattest dich angemeldet, ich habe mich auch angemeldet, ich habe aber noch, hast du schon einen Link gekriegt? Nein, leider noch nicht. Na gut, dann warten wir mal. Ja. Okay, dann 26. Juli, Infostand in Horen, 2. August, Infostand in Hürth, 2. August ebenfalls, Infostand in Hilden. Dann haben wir am 14.09. die Kommunalwahl in NRW und hier noch die Termine für eventuelle Reservelisten, Abgabetermin. Landschaftsversammlung 6. Oktober und Regionalräte 23. November voraussichtlich. Gibt es dazu Fragen? Okay, weitere Termine der Piraten NRW findet ihr auf unserer Webseite unter Landesverband Termine. Wenn eure Termine dort nicht zu sehen sind, bitte einmal kurz an uns schreiben, damit wir das eintragen können. Kommen wir zu den Anträgen. Wir haben einen Finanzantrag vom Kreisverband Rhein-Erft-Kreis, Ticketnummer 540824. Ich sehe die Alessa hier, die hat den Antrag gestellt. Magst du vielleicht in den Sprechenraum hüpfen und deinen Antrag vorstellen? Okay, da gibt es irgendwelche Probleme, hat den Server verlassen, ist wieder beigetreten. Warten wir noch einen Moment. Alessa, ich habe dich jetzt mal in den Sprechenraum geschubst. Wenn du nicht sprechen kannst oder magst, dann stelle ich deinen Antrag eben kurz vor. Kann ich mich hören? Yay, hallo. Ja, okay. Hi, genau, erstmal kurz der Hinweis, ich habe mit Mumble so ein bisschen meine Probleme, ich bin eben auch wieder rausgeflogen, also ich hoffe, das klappt jetzt, ja, wenn irgendwas ist, dann könnt ihr ja irgendwie laut geben. Genau, erstmal hi zusammen, ich hoffe, ihr habt einen halbwegs entspannten Tag gehabt, genau, und zwar auch nochmal ein Sorry, dass der heute so kurzfristig einging, aber ich habe letzte Woche mein Handy gewechselt und da scheint irgendwas nicht ganz funktioniert zu haben mit unserem, mit dem Connecten auf unseren Mail-Server. Jedenfalls habe ich da heute erst die Rückmeldung bekommen, dass die E-Mail nicht rausging. Und zwar, wir haben einen Antrag gestellt, einen Finanzantrag auf Finanzierung von weiteren Wahlkampfmitteln für den Bereich Kerpen bzw. die Kerpener Liste. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Wir stellen in Kerpen ja wieder eine Liste zur Kommunalwahl und treten eben auch für die Bürgermeisterkandidatur an. Und meiner Kenntnis nach sind noch geringe Restbestände aus dem bereits vom Landesverband zur Verfügung gestellten Budget da. Allerdings ist bei einem unserer letzten Wahlkampftreffen sind noch verschiedene Ideen zusammengekommen, wie wir vielleicht die Sichtbarkeit noch etwas erhöhen können. Das sind eben zum Beispiel Poster, bei denen wir das Angebot oder die Möglichkeit haben, die in verschiedenen Schaufenstern aufzuhängen oder noch bei Menschen an den Säulen zum Beispiel. Dann gibt's noch die Idee magnetische Poster, um die an Autos zu befestigen. Und darüber hinaus halt eben noch, damit eben das Wahlprogramm so ein bisschen catchiger präsentiert wird auf Infoständen, beispielsweise die Idee, Postkarten bedrucken zu lassen, ähnlich wie die Piraten in Witten das 2020 zur Kommunalwahl gemacht haben. Genau, und bei uns in Kerpen ist halt die Lage, dass der bisherige Amtsinhaber bezüglich der Bürgermeisterwahl tritt nicht mehr an. Und die etablierten Parteien haben tatsächlich in Kerpen entweder total unbekannte Kandidaten aufgestellt, oder sich so sehr zerlegt, dass die Kandidaturen, also dass es auf jeden Fall sehr offen ist, wer im September Bürgermeister wird, das kann man bei uns gar nicht so klar sagen. Und dementsprechend können wir da natürlich relativ viel Aufmerksamkeit auch durch oder könnten wir abgreifen. Und wir würden halt eben durch diese Sachen, die ich euch eben geschildert habe, noch versuchen, noch mehr Aufmerksamkeit entsprechend zu generieren. Dazu kommt eben auch, dass die Anzahl der Plakatstandorte bei uns jetzt in der letzten Ratssitzung erhöht worden ist, beziehungsweise Werbeträgerstandorte, was natürlich dann auch ganz gut wäre. Und genau, also insgesamt geht es halt eben darum, das bestmögliche Ergebnis im September rauszuholen. Wir hatten bei der letzten Kommunalwahl knapp über 3%, sind sehr, sehr knapp an der Fraktion gescheitert. Ich glaube, das waren 15 Stimmen tatsächlich. Und wir haben jetzt eben auch in den letzten 5 Jahren, wir bekommen halt sehr, sehr viel positiven Zuspruch, weshalb ich auch aufgrund der politischen Lage aktuell in Kerpen davon ausgehe, dass wir dieses Ergebnis noch verbessern können. Unser Problem ist nur, dass unsere Mittel aufgebraucht sind. Wir versuchen schon hier und da, das irgendwie durch Spenden aufzustocken, sage ich jetzt mal, oder dadurch, dass jemand das dann vielleicht auch selber was mitbringt bei so Kleinigkeiten, die wir zum Beispiel auch an Infoständen ausgeben. Aber es ist halt, genau, also das Wahlkampfbudget bei uns ist aufgebraucht, das, was wir vom Land zur Verfügung gestellt bekommen haben, dankenswerterweise da auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön auch vom gesamten Vorstand, ist eben auch fast aufgebraucht und deswegen hatte ich mit Vaku vorher auch gesprochen, wie denn da die Möglichkeiten sind und sie empfahl mir an den Landesvorstand eben einen entsprechenden Finanzantrag zu stellen. Ja, das habe ich hiermit gemacht, genau. Also ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. Ich hoffe, ich habe jetzt soweit alles gesagt, was vielleicht interessant oder relevant sein könnte. Ja, dann danke dir erstmal. Gibt es Fragen an Alessa? Ich glaube, ich habe welche, aber vorher eine Anmerkung, weil du sagtest, du bist es nicht genau. Also von dem beschlossenen Wahlkampfbudget hat Kerpen noch 189 Euro und der Rhein-Erft-Kreis 1884. Genau dazu muss man vielleicht noch sagen, dass der Jannis, der ist gerade noch im gesamten Bestellprozess drin. Also deswegen, da fehlen noch die Karte und die Flyer. Also nur als Anmerkung, ne? Weil da noch Restbudget besteht, das weiß ich. Nur das wird jetzt demnächst wahrscheinlich dann auch, hoffe ich, beantragt. Ja. Okay, und dann die Frage, weil wir haben mit Erstaunen festgestellt, dass der Thomas Küppers im Kreis Mettmann nur zwei Gegenkandidaten hat, was den Landrat angeht. Du erwähntest gerade hier Bürgermeister und so, gibt es ein paar Probleme bei Parteien. Wie viel KonkurrentInnen hast du denn? Wir haben insgesamt 6 Bürgermeisterkandidaten, also tatsächlich relativ viele. Also wenn man das jetzt mal, ja, es treten insgesamt 10 zur Kommunalwahl an und 6 davon stellen einen Bürgermeisterkandidaten. Also mehr als die Hälfte, nur wie gesagt, bei der SPD zum Beispiel, der Bürgermeisterkandidat ist relativ unbekannt. Und durch, weiß ich nicht, dadurch, dass er jetzt kandidiert, geht er auch mal in die anderen Stadtteile und da hörst du halt tatsächlich nur Negatives. Und die CDU hat sich jetzt durch mehrere Aktionen in Kerpen, ich sag mal, zerlegt, weshalb man schon merkt, dass die Leute sowohl für die Stadtratswahlen als auch für die Bürgermeisterwahlen nach Alternativen suchen. Und genau, und zeitgleich kommt halt bei uns dazu, wir haben durch Volt einen direkten Konkurrenten mehr bekommen, der ja relativ viele Themen abdeckt, die wir auch abdecken. Das ist natürlich dann für uns in unserem Interesse, also unser Interesse noch mal stärker da, eben noch mehr Präsenz zeigen zu können. Und ich orientiere mich in meiner politischen Arbeit natürlich nicht an denen, aber die AfD stellt natürlich auch leider wieder eine Stadtratsliste und dieses Mal stellen die in allen Wahlbezirken einen Kandidaten. Beim letzten Mal waren sie nur in der Hälfte vertreten, sind damit schon auf Fraktionsstärke gekommen. Die machen allerdings gar keinen Wahlkampf, weshalb wir natürlich nicht hoffen, am rechten Rand zu fischen. Jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, aber es gibt ja doch immer mal wieder Leute, die Auswahl sie nicht wählen, weil sie die anderen doof finden und dann natürlich dann eben hoffen, dass wir unsere Ideen noch etwas mehr unter die Leute bekommen. Mit etwas mehr Reichweite, sag ich mal. Ja, die sogenannten Wechselwähler. Ja, quasi. Okay, da ich diese Tabelle gerade offen habe, nochmal als Info für meine LAFO-Kolleginnen. Wir hatten ja 30.000 Euro beschlossen. Wenn alle, die jetzt antreten und Anspruch haben auf diese Zuteilung, die wir uns ausgedacht haben, wenn das auf den letzten Cent aufgebraucht wird, sind wir damit bei 18.000 Euro. Und wir hatten ja in dem Beschluss gesagt, okay, wenn da noch irgendwie andere Ideen sind oder was auch immer noch Geld gebraucht wird, es wird nicht der letzte Antrag sein. Ich habe auch schon mit Herne gesprochen. Die wollen auch noch von dem Restbudget sehr gerne was haben, haben auch noch ganz gute Ideen. Ja, aber wie gesagt, diese 12.000 wären dann ja immer noch in unserem Budget. Gut, wenn es sonst keine Fragen gibt von meinen Kolleginnen, dann stimmen wir das ab. Walli? Ja, in dem Fall dafür. Und herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal, Alessa. Dankeschön. Christoph? Dafür. Janine? Dafür. Und ich bin auch dafür. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Das geht um 400 Euro, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Alessa, du kriegst es natürlich auch noch schriftlich von uns. Super, danke schön. Darf ich noch einen kurzen Werbeblock machen, weil ich nicht weiß, ob du es eben bei den Einladungen erwähnt hast, weil ich war ja natürlich. Und zwar, wir haben am Samstag, steht aber auch im NRW-Terminkalender, wir haben am Samstag einen Infostand in Horrem am Marktplatz, das ist der Friedrich-Ebert-Platz, von 10 bis 13 Uhr und wir freuen uns natürlich immer über Besuch. Das war's. Okay, danke dir. Ja, und das ist auch nicht der einzige Infostand im Rahmen der Kommunalwahl, den wir auf unserer NRW-Seite haben. Wenn ihr was seht, wo ihr denkt, ach, da könnte ich ja mal vorbeikommen, versucht da irgendwie mal Kontakt aufzunehmen. Die Leute freuen sich immer, wenn sie an Infoständen ein bisschen Unterstützung haben. Und wenn man nur als Gast kommt, ist auch fein. Ich lese gerade, Hilden hat auch noch neue Termine. Super. Tragen wir dann auch noch ein, Janine. Okay, soll ich die auch ins Pad eintragen, die neuen Termine? Nee, besser als Ticket. Mach ich. Guten Abend, Isan. Hallo, Isan. Guten Abend an euch. Da bin ich. Wunderbar. Magst du deinen Tätigkeitsbericht noch vorlesen? Ich habe das Pad noch nicht offen, aber es ist eigentlich immer dasselbe. Ich habe Spams, Tickets, Mails gemacht. Ich habe die Social-Media-Arbeit gemacht und ganz, ganz viele Bildposts rausgeschickt. Und ich glaube, ich habe im Pad auch noch einen Link zu unserer AGÖA-Sitzung gemacht. Da wird das ja alles noch etwas genauer aufgegliedert, was wir da so alles tun. Ja, und ich hatte bei dir noch reingeschrieben, Themenflyer-Pad aktualisiert, ne? Das haben wir zusammen gemacht. Alles klar, super, danke dir. Okay, das waren die Anträge. So, runtergescrollt. Umlaufbeschlüsse hatten wir einen. Ticketnummer 540795, Finanzantrag VKV Herne. Der VKV möchte zur anstehenden Kommunalwahl sein Budget, etwas über 2000 Euro sind da auf dem Konto, für Plakate, Flyer und so weiter ausgeben und beantragt 2000 Euro. Diesen Antrag haben wir angenommen. Jetzt fällt mir gerade noch was ein. Ich hatte bei Alessas Antrag unten Gültigkeitsdauer hingeschrieben, 31. Oktober, weil das das Datum ist, wo wir alles abrechnen wollen, was die Kommunalwahl angeht. Ich hoffe, das ist soweit okay für dich, Alessa. Ansonsten sind es ja immer 6 Monate ab Beschluss oder irgendwie sowas. Aber wir hatten uns den 31.10. ja auch für die anderen Abrechnungen gesetzt. Gut, Neues aus den Kommunen NRW, da sehe ich einen Eintrag Bonn. Genau, in Bonn hat der Kommunalwahlausschuss getagt und alle 4 von uns eingereichten Kandidaten wurden bestätigt, also keine Formfehler gefunden. Also wir treten in Bonn zumindest in 4 Kreisen an. Ja, so hatte ich das auf der Seite auch schon aktualisiert. Die Wahlausschüsse sind ja jetzt auch alle gelaufen. Gut. Jetzt niemanden im Sprechenraum, dann mache ich weiter mit dem nächsten Punkt, Kommunalwahl. Habe ich, wie gesagt, schon erwähnt, alle, die aufgestellt haben und antreten, die Wiki-Seite habe ich aktualisiert. Mir fehlte da noch Düren, aber das habe ich auf der Dürener Stadtseite gefunden. Die treten also auch fast flächendeckend an und sind zugelassen worden. Dann habe ich hier mal 2 Landingpages reingeschrieben ins Pad. Einmal Kerpen hatte Alessa mir geschickt und einmal Herne. Also das sind die zur Kommunalwahl 25. Vielleicht können wir das ein bisschen sammeln und dann auch nochmal irgendwie so als Mini-Beitrag auf unserer Webseite was schreiben dazu, wo wir antreten und ja dann mit den entsprechenden Links zu den KVs und VKVs, damit wir da auch noch ein bisschen was Aktuelles haben zur Kommunalwahl. Cool. Wenn es dazu keinen Redebedarf gibt, haben wir hier noch, ich sehe den Reinhard auch im Zuhörerraum, die Wahlprüfsteine, die wir zugeschickt haben. Reinhard, da hattest du uns eine Antwort zurückgeschickt. Das ist Ticketnummer 540781. Hattest gefragt, ob wir das weiterleiten möchten oder nicht. Ich weiß nicht, ob meine KollegInnen sich das angeguckt haben, den Anhang. Ich würde sagen, das ist ein bisschen wenig für Wahlprüfsteine. Reinhard. Und die Frage stellt sich mir halt auch, ob ihr euch die Mühe machen wollt, Wahlprüfsteine zu beantworten, denn da wird wahrscheinlich noch einiges auf euch zukommen. Und ihr tretet ja nur in einer BV an und in dieser BV habt ihr, glaube ich, auch nur einen Wahlkreis besetzt. Vielleicht magst du uns dazu mal was sagen. Also so in der Form würde ich das jetzt nicht rausschicken. Das ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Wir können das auch gleich ganz in der Meinung sind, dass das, was wir hier haben, keine Relevanz hat. Braucht ihr mir auch keine Wahlprüfsteine mehr zusammen zuzuschicken, dann hat sich das für mich. Ich weiß, dass das dünn geschrieben ist, weil ich hab, aber mehr habe ich nicht. Ich bin auch hier alleine. Ansonsten habe ich auch niemanden. Ich hab mir gedacht, ich schreibe mal das, bevor ich gar nichts schreibe. Aber ich kann es auch bleiben lassen, weil, wie du sagst, ich bin hier als Einzelbewerber und wir können es auch bleiben lassen. Isan, du hast eine Wortmeldung. Ja, ich hatte mir das Schreiben angeguckt. da wäre es schon wichtig, dass man sich da auch ein bisschen anhand unseres Programmes vorwärts bewegt. Es geht ja gezielt um Covid und ME/CFS. Also da haben wir ja Themen bei uns im Programm. Und dass man sich da eventuell dran lang bewegt und sagt, ja, wir haben dies und das vor und das möchte ich auch so umsetzen und so weiter. Das ist alles so ein bisschen vage, dieses, ja, ich werde mich dafür einsetzen, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Da müsste mehr Boden hinter. Ja, wobei es halt eben, wenn man nicht für den Stadtrat kandidiert oder so, natürlich auch schwierig ist zu sagen, ja, ich setze mich da super für ein, wenn man das dann letztendlich gar nicht kann. Ja, natürlich. Ich weiß das doch selber. Wir vereinbaren Folgendes, schickt mir einfach keine Wahlprüfsteine mehr zu und das Thema ist dann beendet, dann brauche ich mich lieber darum zu kümmern. Danke. Okay, Janine, du hattest noch eine Wortmeldung. Ja, ich kenne das Ticket ja auch und es ist so, dass ich das übernommen habe. Ich habe mich auch mit der Absenderin in Verbindung gesetzt und wir haben uns für einen Online-Call verabredet. Der Termin steht allerdings noch nicht fest. Ja, das hatte ich gesehen. Du wartest da im Prinzip auf Antwort, ne? Mhm. Wenn da nichts kommt, würde ich an deiner Stelle mal versuchen, mit einer privaten E-Mail ihr nochmal zu schreiben. Nicht, dass das irgendwie manchmal mit dem Request-Tracker, ich weiß es nicht. Okay. Also es steht auf Antworten, aber da die sich jetzt nicht mehr gemeldet hat, vielleicht mal privat nachfragen. Okay, mache ich. Aber das ist ja unabhängig davon, dass das kommunale Fragen sind und wir die halt deshalb eben auch an alle schicken, die zur Kommunalwahl antreten. Du bist ja halt in der Doppelfunktion ein bisschen. Ja. Okay, dann haben wir noch die To-Dos hier im Protokoll. Da hatten wir einmal Postzeitungsbeilagen, die Recherche formulieren. Grumpy hatte da schon angefangen, hat das auch mal auf eine Wiki-Seite gepackt. Er ist jetzt heute nicht da. Sollen wir mal gucken in 14 Tagen, ob er da noch was ergänzen möchte. Dann haben wir den Themenflyer eben schon erwähnt. Der ist dann meines Erachtens so fertig. Ich würde das dann an die Kreativen geben mit den farblichen Veränderungen. Sieht man ganz eindeutig, was da zu ändern wäre. Gibt es dazu noch Anmerkungen? Okay. Dann haben wir immer noch das Thema Landschaftsversammlung Regionalräte. Das steht hier auf Pending. Jetzt wissen wir, wer wo antritt. Gibt es jetzt da noch Meinungen zu? Okay, meine Meinung ist bekannt. Ah, Isan. Ja, ich habe eine Frage, weil ich sehe, dass Alessa im Zuhörerraum ist. Wie sieht die das denn? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Hol mich ab, was sehe ich wie? Okay, also es gibt ja bei jeder Kommunalwahl auch noch diese etwas überregionalen Geschichten wie Ruhrparlament, Landschaftsversammlungen, das sind zwei, Rheinland und Westfalen-Lippe und Regionalräte. Hier ist es, wenn dann die Aufgabe des Landesvorstands, da zu einer Aufstellungsversammlung einzuladen, um da Reservelisten aufzustellen. Das Problem ist ganz einfach, dass wir in all diesen Regionen, Ruhrparlament haben wir schon abgehakt, das hätte schon längst auch gemacht werden müssen, da haben wir im November zu eingeladen und festgestellt, dass wir da einfach nicht genügend Manpower haben. Landschaftsversammlung Rheinland, ja gut, jetzt treten wir halt an, wie wir antreten, macht meines Erachtens keinen Sinn, genauso wie Regionalräte zu wählen, weil da wird ja dann nach Proporz des Gesamtergebnisses in der Region gegebenenfalls für eine kleine Partei noch ein Sitz zur Verfügung gestellt und dafür treten wir, glaube ich, zu wenig flächendeckend an. Das würde ich ehrlicherweise auch so unterstreichen. Also ich glaube, dafür sind wir einfach nicht in die Breite verteilt genug und dann halt eben auch innerhalb der einzelnen Kommunen wahrscheinlich auch nicht flächendeckend genug. Also alleine wir im Rhein-Erft-Kreis treten ja dieses Mal mit 3 Listen weniger an als 2020. Ja, Christoph? Und wenn ich mich richtig erinnere, warst du auch bei den Regionalräten, dass dann nur Personen antreten konnten, die in der Kommunalwahl gewählt wurden oder zumindest aufgestellt wurden, richtig? Ja, richtig. Und die Regionalräte hatten wir nachgeguckt 2014, wo wir über 130 Mandate in NRW hatten, konnten wir nur einen Platz in einem Regionalrat überhaupt ergattern. Die Hm, sind. klassischen mangels Kandidaten schon schwierig, also mangels möglicher Kandidaten. Ja. In so vielen Kommunen treten wir jetzt nicht an. Ja. Okay. Gibt es sonst noch Meinungen dazu? Gut, dann würde ich aber auch sagen, dass wir dann mal einmal für uns feststellen, dass wir das nicht in Angriff nehmen, mangels Beteiligung an der Kommunalwahl. Und dann würde ich das so auch auf der Wiki-Seite schreiben, damit das einmal dokumentiert ist. Okay, sonstiges Wichtiges sehe ich jetzt nicht. Ein NÖ-Teil hat uns die Janine gerade schon angedroht. Nee, doch nicht. Es ist alles gut. Ich habe nichts eingetragen. Ah, okay. Dann trotzdem nochmal die Frage in die Runde. Haben wir in NÖ etwas zu besprechen? Dass ich wüsste. Aber ich habe noch eine Frage. Ja, Ich nur glaube, schon. Janine könnte die beantworten. Ist eigentlich jetzt schon das genaue Datum und der Ort des nächsten BPT klar oder ist das noch offen bei dem Bundesvorstand? Also ich habe nichts Konkretes vernommen, kann aber gerne mal die Fühler ausfahren und ausstrahlen. Ja, also es wird unten in Saarland oder Rheinland-Pfalz stattfinden. Das ist klar. Ob die da jetzt schon einen Termin haben, weiß ich nicht. Möchte ich aber wissen, weil das war ja das Problem beim letzten Online-Bundesparteitag, letztes Wochenende. Da gab es nämlich Anträge, gegen die wir relativ meutern oder gemeutert haben im Vorfeld und wir uns selber überlegen müssen, wie wir mit den finanziellen Ideen, die der Bundesvorstand da geäußert hat, umgehen wollen. Ja, dann habe ich aber direkt mal eine Frage an dich, Bali. Wird denn sowas nicht im Schatzmeisterclub oder so auch mal besprochen? Wenn es denn mal wieder eine Sitzung im Schatzmeisterclub geben würde, ja. Okay. Aber es gab, das war auch ein Austausch und da werde ich mich jetzt in den nächsten 2 Wochen auch drum kümmern, dass wir dieses Thema mal in einer Schatzmeisterclub-Sitzung uns damit befassen. Allerdings wurde mir bereits geantwortet, es kommt ja eh keiner. Also von den 17 Ländern ist ja ein Land eh schon nicht mehr vorhanden und dann sitzt man da mit 4, 5 Ländern. Das war's dazu. Ja gut, aber ich meine, so ein Antrag, der wirklich bundesweit Finanzen einzelner Gliederungen betrifft, der sollte ja zumindest vorher mal durch die Schatzmeister besprochen werden. Ja, auf jeden Fall. Und auch die Rechtmäßigkeit, das war ja die Forderung, das rückwirkend in irgendeiner Form zu machen. Ich meine, wir haben bei uns in unseren Finanzsatzungen da bereits Vorsorge. Ich muss mir die ganzen Texte aber nochmal durchlesen, weil wir dürften bereits also unseren virtuellen Kreisverbänden Geld quasi wegnehmen, wenn sie die ganze Zeit nichts gemacht haben. Das ist aber kein Verschieben von Geld, sondern das ist einfach nur Schmälerung des Budgets des VKVs. Es wird zwar, ne? Also wir haben es mal so gemacht, wir füttern die weiter regelmäßig und alles, was seit 2 Jahren nicht benutzt worden ist an Geldern, die der VKV hat, dürfen wir einziehen. Ja, also das haben wir auch schon zweimal gemacht, aber das waren ja eben auch VKVs, wo wir genau wussten, die sind jetzt zu den ganz letzten Wahlen, haben die sich nicht berührt, wir kennen niemanden, der dann noch aktiv ist und so weiter. Und letztendlich ist es ja auch so, wenn da jetzt plötzlich jemand käme und sagt, boah, wir sind aber jetzt wieder 5 Leute und wollen total viel tun, dann kriegen wir das Geld halt einfach wieder. Ja, genau das ist ja unsere Äußerung. Aber in diesem Fall war es ja anders. Der Bund wollte teilweise Landesverbände auflösen, die untätig sind. Ja, und in unserer Satzung steht ja übrigens auch drin, das haben wir auch jedes Mal gemacht, dass alle Mitglieder der entsprechenden Gliederung einmal persönlich anzuschreiben sind und Einspruch erheben können. Das ist auch einmal passiert, glaube ich. Gut, also es gibt auf jeden Fall, wenn der Bund meint, Gelder anders verteilen zu müssen, bessere Möglichkeiten und saubere Möglichkeiten und vor allen Dingen auch den Menschen gegenüber freundlichere Möglichkeiten als so ein komischer Satzungsänderungsantrag. Ich weiß nicht, Bali, hattest du gesehen, der Lercher hat geschrieben, BPT Saarbrücken voraussichtlich Ende September, sagt der WUFO. Ja, voraussichtlich Ende September in Saarbrücken. Genau. Und da sollten wir uns überlegen, ob wir da nicht im Bus chartern, weil es geht schließlich um Satzungsdinge, weil die werden dazu irgendetwas machen. Okay. Eine Anmerkung dazu noch. Mir wurde natürlich ausdrücklich gesagt, das betrifft ja Nordrhein-Westfalen nicht, ne? Weil wir gelten ja als Rege. Ne? Wir haben in den letzten 3 Jahren oder 4 Jahren über 400.000 Euro ausgegeben. Und von daher, ja, wie auch immer, es geht halt auch um andere Länder. Ja, und es geht ja auch nicht nur um die Landesverbände. Es geht einfach um Gruppierungen. Es kann also auch ein Kreisverband treffen. Richtig. Wir haben da eine Frage vom Lercher. Ist die Antragsfrist für den BPT nicht schon vorbei? Nee. Außerdem sind die Anträge ja schon gestellt und nur verschoben worden. Also wenn sich die Antragsteller da nicht bemühen, an diesen Anträgen noch was zu verändern, zu verbessern oder was auch immer, oder man auf die zugeht und sagt, können wir den nicht noch irgendwie verbessern, dann werden die auf dem BPT genauso gestellt. Und Antragsfristen sind ja normalerweise, ich weiß es nicht beim Bund, aber mehr als 4 Wochen dürften es eigentlich nicht sein. Janine, weißt du das zufällig? Oh Gott, die ganzen Fristen mit Anträgen, ich weiß, dass das verschieden ist. Ja, aber wir haben jetzt Ende Juli und von daher kann man durchaus noch Anträge stellen. Ja, ja, auf jeden Fall. Man kann ja bis zum letzten Tag im Prinzip, ne? Also am Vortag 23.59 Uhr einen Antrag stellen im Prinzip. Ja, aber kein Satzungsänderungsantrag. Ich müsste selber ins Piratenwiki gucken. Ich habe die ganzen Fristen nicht im Kopf. Ja, ist so. Ja. Okay, wenn wir sonst nichts haben. Ich würde gerne Bali noch was fragen, damit ich weiterarbeiten kann. Bali, wegen der Vodafone-Tickets, da sind ja noch 2 im Request-Tracker. Können die dann zu? Weil ich habe gesehen, in deinem Tätigkeitsbericht hast du was von Vodafone geschrieben. Ja, dann habe ich das immer noch nicht gemacht. Ich wollte das doch getan haben. Wieso sind da noch 2? Also ich habe nur noch 1 gefunden. Isan war ja vorhin noch nicht in der Sitzung. Auf das eine hatte ich dich ja angesprochen. Wenn das da ist noch weg. Etwas, genau. Wenn da jetzt noch 1 ist, dann ja, dann kann das dann, ja, kannst ja nochmal gucken. Ja, wenn Isan das gerade die Nummer hat, dann klicke ich da jetzt nochmal drauf und dann ist das auch weg. Also das ist erledigt. Punkt. Also das sind 539266 und 539267. Ja, ja, sind gleich weg. Definitiv. Super, das wollte ich nur wissen. Danke. Christoph, du hattest noch eine Wortmeldung. Genau, nochmal kurz zum Bundesparteitag. Ich habe gerade nachgesehen und die Antragsfrist für Satzungsänderungen ist 7 Wochen. Also genau, 7 Wochen muss sie vor dem Bundesparteitag muss beim Bundesvorstand eingegangen sein und von 5 Piraten beantragt worden sein. Und nur wenn es in Konkurrenz, also wenn es ein Konkurrenzantrag zum bestehenden Satzungsänderungsantrag ist, dann gelten 5 Wochen. Mhm. Dann wird es ja höchste Zeit, dass der Termin mal festgelegt wird. Ja. Darf ich noch was fragen? Ja, natürlich. Also das ist jetzt eher mir privat aufgefallen, heute auf der Fahrt nach Lüdenscheid. Und zwar nicht in den Ortschaften selbst, aber auf der Verbindungsstraße waren haufenweise schon CDU-Plakate angebracht. Ab wann darf man eigentlich plakatieren? Das ist eigentlich von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Also selbst in NRW gibt es da unterschiedliche Fristen. Die meisten haben, glaube ich, 6 Wochen. Da sind wir ja jetzt, glaube ich, noch nicht drin. Nee, kann ja nicht sein. Oder ja, aber bald. Ansonsten gibt es aber auch eben Kommunen. Es liegt jede Kommune für sich selbst fest. Ich konnte mir nur nicht vorstellen, dass sie jetzt schon erlauben. Ich meine, ich weiß ja, dass es recht früh losgeht, aber jetzt schon? Das wollte ich nur wissen. Also es gibt tatsächlich auch bei uns im Rhein-Erft-Kreis, wir haben ja 10 Kommunen, bei uns ist das auch komplett unterschiedlich, auch wie das funktioniert, also ob ich es beantragen muss oder ob ich es einfach mal anzeigen muss. In Kerpen dürfen wir beispielsweise 6 Wochen oder 8 Wochen vor der Wahl plakatieren, aber es gibt bei uns im Rhein-Erft-Kreis auch Kommunen, da ist das 3 Monate vorher schon gestattet. Also das ist komplett unterschiedlich. Also selbst bei uns, obwohl wir ja regional so nah beieinander sind. Genau. Danke, das ist interessant. Dankeschön. Christoph, hat er noch eine Wortmeldung? Genau, dazu, soweit ich mich erinnere, gibt es einen Erlass oder eine Ordnung, wie es formell heißt, von der Landesregierung, dass wenn eine Kommune es nicht anders selbst regelt, dass dann 3 Monate gelten. Also es gelten die meisten Kommunen setzen es halt runter auf 6 Wochen oder 8 Wochen um den Dreh, aber wenn eine Kommune nichts geregelt hat, sind es 3 Monate. Ja, dann käme das ja hin, ne? Ja, und es sind Bundesstraßen, das ist auch wieder was Besonderes. Weil die Kommunen dürfen nicht, haben kein Recht, also die Werbung ist dann auf dem, was Christoph gerade gesagt hat, an den Bundesstraßen bereits erlaubt, wenn ich das dann so richtig deute. Okay, was mit den Bundesstraßen, da wusste ich es eben nicht so genau. Aber danke, jetzt bin ich wieder klüger. Okay, da ist auch noch ein Link im Chat, im Mumble-Chat. Gut, muss das Bett, da ist das Bett. Also, wir haben dann heute keinen Ö-Teil. Nächste Sitzung ist am 7.8. in 14 Tagen. Das ist natürlich wieder ein Donnerstag und wir starten wieder um 20.30 Uhr. Und damit schließe ich die heutige Sitzung um 21.22 Uhr. Vielen Dank. Ja, den Link, den sollten wir